haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Frau in Rot. In meinem Büro roch es nach einer vergammelten Pizza. Doch auch nach einer intensiven Suche fand ich den Übeltäter nicht. Ich überlegte mir, einen dieser Raumsprays zu kaufen, mit dem junge Hausfrauen in der TV-Werbung allen Gerüchen und vermutlich auch ihren Ehemännern und Kindern den Garaus machten. Doch bevor ich mich auf den Weg in den nächsten Supermarkt machen konnte, wurde ich durch Frau Scharwald aufgehalten. Vor Ihrem Büro liegt ein stinkender Pizzakarton. Ich kann Sie beruhigen, nicht der Karton stinkt, sondern die Überreste der Pizza. Weshalb schmeißen Sie den Müll nicht einfach weg? Sind Sie vor der Hausverwaltung? Nein, aber ein stinkender Pizzakarton ist geschäftsschädigend. Ah, Sie haben auch ein Büro hier im Haus? Nein, so etwas würde ich mir nicht antun. Nach diesem schönen Kompliment dürfen Sie wieder gehen. Nehmen Sie die Pizza gleich mit. Aber ich habe Ihnen noch gar nicht erzählt, weshalb ich hier bin. Das interessiert mich nicht. Ich möchte Sie engagieren. Das stinkt mir. Ach, tun Sie nicht so beleidigt. Ich bin nicht beleidigt, bloß ausgebucht. Dann habe ich die 2000 Franken umsonst abgehoben. 2000 Franken? So viel wäre mir der Auftrag wert. Ach, also gut, legen Sie los. Meine beste Freundin steht unter Verdacht. Sie soll ihren Mann erstochen haben. Wurde sie verhaftet? Nein, sie ist untergetaucht. Das ist keine gute Idee. Sie würde es im Gefängnis keinen Tag aushalten. Sie behauptet, ihren Mann nicht getötet zu haben. Ja, und ich glaube ihr. Die Polizei ist anderer Meinung, leider. Deshalb müssen wir auf eigene Faust den wahren Täter finden. Wir? Sie möchten doch nicht etwa mit mir zusammen ermitteln? Was spricht dagegen? Allerhand. Mir ist es egal, wie und mit wem Sie zusammenarbeiten. Hauptsache, meine beste Freundin wird entlastet. Was genau ist geschehen und was spricht gegen Ihre Freundin? Ihr Mann ist in der gemeinsamen Wohnung erstochen worden. Ihre Fingerabdrücke sind auf dem Messer und jemand hat gesehen, wie sie eilig die Wohnung verließ. Das ist auch allerhand. Das ist ein Komplott. Jemand wartete ab, bis sie die Wohnung verließ, ging nach oben und tötete ihren Mann. So muss es gewesen sein. Ich möchte mit Ihrer besten Freundin sprechen. Das kann ich arrangieren. Sie sollten allerdings vorher noch ein paar Dinge über Sie erfahren. Sollte ich das? Nun ja, sie ist eine nicht ganz einfache Persönlichkeit. Das hört sich nach einer Menge Ärger an. Sie hat ein kleines Drogenproblem. Wie klein? Kokain, Tabletten, Alkohol. Aber sie raucht nicht. Das ist vorbildlich. Und sie ist vorbestraft. Soll ich raten? Sie hat bereits schon einmal einen Mann erstochen. Nein, nein, nein. Nur eine Schlägerei. Der Typ ist unglücklich gefallen und lag ein paar Wochen im Krankenhaus. Sie hat einen Mann verprügelt. Eigentlich waren es zwei. Aber der andere war nur leicht verletzt. Frau Scharwald lächelte und ich dachte an all die Gründe, die dagegen sprachen, den Fall anzunehmen. Doch es gab auch 2000 gute Gründe. Und das war allerhand. Frau Rahel Abecherli versteckte sich in einem Bootshaus direkt am See. Sie trug ein rotes Kleid und rote Schuhe. Auch ihre Fingernägel waren rot lackiert. Alles war perfekt auf ihre roten Haare abgestimmt. Ich lege mein Schicksal in Ihre Hände, Herr Müller. Tun Sie das, aber Sie dürfen meine Hand jetzt trotzdem loslassen. Was hat Ihnen Claudine erzählt? Das Wesentliche. Mich interessieren aber mehr die Hintergründe. Wie lange waren Sie mit Ihrem Mann verheiratet? 4 Jahre. Allerdings haben wir im letzten Jahr nicht mehr zusammen gewohnt. Trotzdem sind Sie bei ihm gewesen, kurz bevor er ermordet wurde. Er hat mir gesagt, dass ich meinen Plunder abholen soll. Sonst würde er alles im Brockenhaus abliefern. Um was für Plunder ging es? Kängurus. Ah. Ja, keine echten. Also aus Holz, Keramik, Plastik, Leder, alles Mögliche. Ich sammle seit Jahren Kängurus. Sammeln Sie nichts? Erfahrungen und unbezahlte Rechnungen. Ich ging zu. Es dauerte keine 5 Minuten, bis wir uns anschrien. Da bin ich wieder gegangen. Ja, mit oder ohne? Ja, ohne. Ich war wütend, dieser Scheißkerl. Ich hätte ihn... Nur zu. Mir dürfen Sie es ruhig verraten. Ich habe meine Emotionen im Griff. Ja, das habe ich in der Therapie gelernt. Standen Sie unter Drogen, als Sie Ihren Mann aufsuchten? Was heißt schon Drogen? Ich habe eine Linie gezogen. Sonst hätte ich keine Energie gehabt. Sie hatten Kokain in der Nase. Wo denn sonst? Es kommt ab und zu vor, dass jemand unter Drogen ein Blackout hat. Ich nicht. Ja, ich nehme das Zeugs schon lange. Wer außer Ihnen kommt als Täter in Frage? Markus Geschäftspartner, Joel Dellenbach. Was für Geschäfte machten die beiden? Eine Sportleragentur. Sie vertreten Eishockeyspieler und andere Sportler. Hatten die beiden Streit? Mein Mann wollte die Agentur verkaufen. Dellenbach, der war dagegen. Ihren Mann zu töten bringt Dellenbach nichts. Jetzt hat er es mit Ihnen zu tun. Und wie? Allerdings erst, wenn ich mich wieder frei bewegen kann. Dellenbach hat meinen Mann gehasst. Die meisten Sportler waren nur wegen meinem Mann bei der Agentur. Er war sehr einnehmend und ja, er hatte eine tolle Frau. Die Kängurus sammelt. Ich muss jetzt was trinken. Sind Sie dabei? Ich nickte. Sie zeigte auf mehrere Flaschen Wodka. Ich schüttelte den Kopf und fragte nach einem Whisky. Sie bedauerte und nahm einen großen Schluck direkt aus einer der Flaschen. Sie fragte, ob ich ihr eine Suite in einem Hotel reservieren könne. Das war eine ziemlich schlechte Idee. Als ich ging, starrte sie auf das Wasser und eine leere Wodkaflasche. Im Polizeipräsidium starrte ich ebenfalls auf eine Flasche. Üble Sache, Maloney. Wir suchen nach einer gemeingefährlichen Mörderin und Sie fragen ganz scheinheilig, ob wir im Mordfall Aberchley eine Spur verfolgen. Die Polizei sollte offen sein für andere Tatvarianten. Kann es sein, dass Sie im Auftrag von Frau Aberchley nach haltlosen Tatvarianten suchen? Ich möchte lediglich der Wahrheit dienen. Der Wahrheit? Sie, Maloney? Was ist mit Aberchleys Geschäftspartner? Was soll schon mit ihm sein? Er ist bestürzt. Die beiden stritten sich über die künftige Ausrichtung ihrer Agentur. Das stimmt nicht, Maloney. Aber Eckerli wollte die Agentur verkaufen, hat sich aber von Dellenbach umstimmen lassen. Das behauptet Dellenbach. Kennen Sie den Aufenthaltsort von Frau Aberchley? Wenn ich diese Frage beantworte, gerate ich in Teufelsküche. Da gehören Sie auch hin, Maloney. Wir werden die Frau früher oder später aufspüren. Bis jetzt haben wir auf eine öffentliche Verhandlung verzichtet, aber sobald wir ein Foto veröffentlichen, ist sie dran. Die Boulevardmedien haben doch längst Fotos veröffentlicht. Und wir halten ja auch laufend Hinweise aus der Bevölkerung. Vor 2 Stunden wurde uns zum Beispiel gemeldet, dass sich Frau Aberchley zusammen mit ihren 3 Hunden in einem Stadtpark aufhält. Sie ist mit 3 Hunden auf der Flucht? Natürlich nicht. Die Frau im Stadtpark war eine Hundesitterin. Wenn sich die Tatverdächtige auf Stadtgebiet aufhält, werden wir sie spätestens in 2 Tagen haben. Das ist ein Erfahrungswert. Ich zweifelte stark daran, schwieg jedoch, weil ich nicht noch einmal zum Aufenthaltsort der Frau befragt werden wollte. Als ich eine Stunde später meine Klientin anrief, war diese ganz verstört, weil sie auf ein leeres Bootshaus gestoßen war. Die Agentur war in einem Geschäftshaus in der Agglomeration untergebracht. Joel Dellenbach war ein schlanker Riese, der in seinem Anzug verloren wirkte. Vielleicht lag es aber auch daran, dass er ganz allgemein einen geknickten Eindruck machte. Ich versuche es zu begreifen, aber es gelingt mir nicht. Hier im Büro finde ich Notizen von Marco und er erhält regelmäßig E-Mails. Die Sie alle lesen. Das ist rein geschäftlich. Ihr Partner wollte die Agentur verkaufen. Ja, es gab ein Angebot einer großen internationalen Agentur. Marco liebäugelte damit, in die USA auszuwandern, aber ich konnte ihn davon überzeugen, noch 2 weitere Jahre ranzuhängen. Seine Frau behauptet etwas ganz anderes. Marco hat sich mit seiner Frau nicht mehr über seine Geschäfte unterhalten. Sie war im Übrigen auch das wichtigste Argument, um mit dem Verkauf zuzuwarten. Er wollte sich scheiden lassen. Ja, und er hat das seiner Frau auch gesagt. Wann? Am Tag, als er ermordet wurde. Er hatte seine Frau zu sich eingeladen. Er wollte ihr klarmachen, dass es keine gemeinsame Zukunft mehr gab. Sie haben mit ihm am Tag, als er ermordet wurde, gesprochen. Ja, er hat mich am Morgen angerufen und gesagt, dass er erst am Nachmittag ins Büro komme, weil er bei sich zu Hause mit seiner Frau sprechen wollte. Sie wird die Anteile an der Agentur erben. Die nützen ihr nichts im Gefängnis. Zudem bin ich bereits im Besitz der Mehrheit des Aktienkapitals. Er hat Ihnen vor seinem Tod einen Anteil verkauft? Er sagte, dass er Geld benötige. Ich bot ihm an, 10% seiner Anteile für 500.000 zu kaufen. Dann ist die ganze Firma 5 Millionen wert. Ja, so viel hat uns die internationale Agentur geboten. Wir vertreten einige sehr erfolgreiche Sportler. Hat er Ihnen gesagt, für was er das Geld benötigt? Nein, aber es hörte sich dringend an. Vielleicht ein Termingeschäft an der Börse. Es kann auch sein, dass er sich ein Boot kaufen wollte. Er war schon seit längerem auf der Suche nach einem kleinen Motorboot. Als ich eine Stunde später in einem Restaurant auf meine Klientin wartete, glaubte ich, beobachtet zu werden. Vermutlich hatte die Polizei ein paar Nachwuchsleute auf mich angesetzt, in der Hoffnung, so den Aufenthaltsort von Frau Abecherli zu erfahren. Nachdem sich meine Klientin an meinen Tisch gesetzt hatte, bemerkte sie die neugierigen Augenpaare ebenfalls. Die starren etwas gar unauffällig zu uns rüber. Seit ich mich mit Frau Abecherli getroffen habe, stehe ich unter besonderer Beobachtung. Wissen Sie, wo Rahel sich derzeit aufhält? Nein, aber sie wird früher oder später gefasst werden. Was haben Sie bis jetzt herausgefunden? Marco Abecherli benötigte dringend Geld. So dringend, dass er seinem Geschäftspartner einen Anteil an der Firma verkaufte. Davon verstehe ich nichts. Auch Rahel hat sich nie um das Geschäft gekümmert. Durch die neuen Besitzverhältnisse kann Joel Dellenbach mit der Firma mehr oder weniger machen, was er will. Glauben Sie, dass Marco Abecherli eine Geliebte hatte? Das ist immer ein gutes Motiv, um viel Geld loszuwerden. Dann könnt ihr von der Geliebten erstochen worden sein. Könnte es vor Gericht kein gutes Argument. In der Zeitung stand, dass Rahel aus dem Haus gerannt ist. Vielleicht hat sie den Mörder gesehen und hat jetzt Angst vor ihm. Wenn sie Angst vor ihm hat, sollte sie sich erst recht bei der Polizei stellen und eine Aussage machen. Und weshalb erzählt sie der besten Freundin nicht, was tatsächlich vorgefallen ist? Menschen, die einen Mord beobachtet haben, stehen unter Schock. Frau Abecherli machte auf mich keinen sonderlich schockierten Eindruck. Das kann täuschen. Wie auch immer, es ist keine gute Idee, die beste Freundin zu decken. Aber ich weiß wirklich nicht, wo sie sich aufhält. Das ist auch besser so, denn die Polizei beschattet garantiert auch sie. Wie sollen wir jetzt weiter vorgehen? Ich suche nach dem Mörder und Sie übernehmen die Spesen. Sie hatten Spesen? Ich rede vom großen Grillteller, den ich mir gleich bestellen werde. Wir könnten uns einen Teller teilen. Das ist keine gute Idee. Finde ich schon. Mit vollem Magen arbeitet man nicht gut. Das ist erwiesen. Es ist auch erwiesen, dass man mit knurrendem Magen alle Mörder vorwarnt. Okay. Wir teilen uns auch noch den gemischten Salat. Dann nehmen Sie den Salat und ich den Grillteller. Kommt gar nicht in Frage. Wir teilen alles. Auch die Getränke. Eine große Flasche Mineralwasser reicht für uns beide. Sie winkte einer Bedienung und gab wenig später die Bestellung auf. Der Grillteller war zwar üppig, aber ebenso der Appetit meiner Klientin. Wir duellierten uns mit Messer und Gabel, bis nichts mehr auf dem Teller war. Danach fuhr ich ins Polizeipräsidium. Na, Maloney, möchten Sie wissen, wo Sie sich seit gestern Nachmittag aufgehalten haben? Ganz interessant, die Lektüre. Hat der Grillteller geschmeckt? Die beiden Polizisten, die mich beschattet haben, saßen zwei Tische weiter vorne und aßen, was die Karte hergab. Tatsächlich. Da werde ich mir die Spesenabrechnung der beiden Herren genau anschauen. Erlaubt für ein Mittagessen sind maximal 12,50. Damit kann man in der Stadt nicht mal einen Säugling ernähren. Sie können die beiden Hilfspolizisten abziehen. Ich weiß nicht, wo sich Frau Abecherli derzeit aufhält. Ihre Klientin spielt ein undurchsichtiges Spiel. Ach, Sie wissen, dass Frau Scharwald meine Klientin ist. Die beste Freundin der mutmaßlichen Täterin. Die beiden können die Tat gemeinsam verübt haben. Wurden am Tatort Spuren einer zweiten Person gefunden? Wir fanden im Bad Haare, Maloney. Einmal in Rot und einmal in Blond. Beide ziemlich lang. Die Blonden sind etwa gleich lang wie jene von Frau Scharwald. Sie glauben, dass Abecherli etwas mit der besten Freundin seiner Frau hatte? Man muss das psychologisch betrachten, Maloney. Ein Mann geht fremd mit der besten Freundin seiner Frau. Diese kommt dahinter, stellt den Mann zur Rede und ersticht ihn, als dieser gesteht. Die beste Freundin hat ein schlechtes Gewissen und fühlt sich schuldig. Deshalb unternimmt sie alles, damit die Mörderin nicht vor Gericht kommt. Die Abecherlis lebten seit Monaten getrennt. Alte Liebe kann neu entflammen, Maloney, aber davon verstehen sie nichts. Ich aber lese ab und zu einen Liebesroman. Danach versteht man die Frauen besser. Frauen verzweifeln an der Diskrepanz zwischen Traum und Wirklichkeit. Ich verzweifle an der Diskrepanz zwischen Polizeiarbeit und Ihnen. Wenn Frau Abecherli ihren Mann zurückhaben wollte und von ihm erfahren hat, dass er sich seit längerem mit ihrer besten Freundin vergnügt, dann ist das ein Mordmotiv. Vor dem Polizeipräsidium stand ein alter Mann und verteilte Zettel, auf denen er vor ausländischen Schlingpflanzen warnte, welche einheimische Gewächse verdrängten. Ich dachte an meine Klientin und überlegte mir, ob sie vielleicht tatsächlich versucht hatte, ihre beste Freundin aus dem Bett von Herrn Abecherli zu verdrängen. Gerade als ich zum Handy griff, um sie anzurufen, meldete sich Herr Dellenbach. Er klang aufgeregt und wollte mich so rasch wie möglich unter vier Augen sprechen. Ich habe einen Anruf erhalten. Der Mann behauptet, dass er Rahel Abacherli entführt hat. Das wird ja immer doller. Wer kommt schon auf die Idee, eine Frau zu entführen, die von der Polizei gesucht wird? Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, weshalb er sich an mich wendet. Er will Geld. Von Ihnen? Er sagt, es sei ihm egal, wo das Geld herkommt. Aber wenn er bis morgen Abend nicht eine halbe Million kriegt, dann stirbt Rahel. Eine halbe Million? Das ist die gleiche Summe, die Abecherli vor seinem Tod dringend benötigte. Genau. Können Sie abklären, wo das Geld ist? Ich habe nämlich nicht vor, für Rahel auch nur einen Franken auszugeben. Sie würden ihr Ableben in Kauf nehmen. Sie ist nicht meine Frau und sie steht im Verdacht, Marco ermordet zu haben. Für diese Frau soll ich eine halbe Million springen lassen? Entweder hat der Entführer einen Dachschaden oder er will der Agentur massiv Schaden zufügen. Hat sich der Entführer telefonisch bei Ihnen gemeldet? Ja, und er wird es heute Abend wieder tun. Ich werde mit ihm reden. Gut. Sagen Sie ihm, dass ich die falsche Adresse bin. Wenn er Geld für Rahel will, soll er sich meinetwegen an den Staat, den Lotteriefonds oder an die Krankenkasse wenden. Es dauerte lange, bis er sich beruhigt hatte. Ich sagte ihm, dass er mir sein Handy ausleihen solle, doch er schüttelte entsetzt den Kopf. Mir blieb nichts anderes übrig, als in seinem Büro zu warten. Dellenbach telefonierte praktisch ununterbrochen und unterhielt sich auf Englisch, Spanisch, Italienisch und Deutsch mit Sportlern, Sponsoren und Veranstaltern, bis mir die Ohren wackelten. Um 7:30 war es endlich soweit. Dellenbach stellte das Telefon so ein, dass ich mithören konnte. Er wollte die halbe Million um Mitternacht. Als Dellenbach jammerte, dass er abends kein Geld abheben könne, verlängerte der Entführer die Frist bis am nächsten Morgen um 10 Uhr. Was halten Sie davon? Das ist kein Profi. Ich werde mit ihm klarkommen. Heißt das, es genügt, wenn ich eine Tasche mit Zeitungen vollstopfe? So etwas genügt nur im Fernsehen. Sie werden morgen früh zur Bank gehen und eine halbe Million abheben. Es kann sein, dass er sie beobachtet. Und was geschieht danach? Ich gebe dem Entführer das Geld und er lässt Frau Abecherli frei. Moment, das ist nicht das, was mir vorschwebte. Der Entführer geht davon aus, dass Sie bereit sind zu bezahlen. Dann kennt er mich nicht gut. Trotzdem sollten wir uns auf das Spiel einlassen. Eine halbe Million ist kein Spiel, Maloney. Das ist hart erarbeitetes Geld. Die Leute denken immer, dass jemand, der wohlhabend ist, locker auf eine Million verzichten könnte. Aber das geht psychologisch nicht. Verstehen Sie? Wenn jemand Erfolg hat und plötzlich eine Million verliert, dann nagt das am Selbstbewusstsein. Deshalb muss man immer weiter erfolgreich sein. Es ist ein Fluch. Aber ich kann nicht anders. Ehe er losheulte, ging ich zur Tür. Eine Stunde später besuchte mich meine Klientin in meinem Büro. Offenbar hatte auch sie einen Anruf des Erpressers erhalten. Erstaunlicherweise war der stinkende Pizzakarton weg. Manche Dinge erledigen sich von selber. Ich verstehe das nicht. Weshalb sollte jemand Rahel entführen? Das Motiv ist ganz einfach. Er will Geld. Nein, er will Unterlagen. Was für Unterlagen? Dokumente und E-Mails von Marco. Und weshalb kommt er auf die Idee, dass Sie diese Dokumente besitzen? Ich soll in seiner Wohnung danach suchen. Nur zu. Sie kennen sich ja ganz gut aus in der Wohnung. Was wollen Sie damit andeuten? Die Polizei hat im Bad Haare einer Blondine gefunden. Aber nicht von mir. Ich hintergehe doch nicht meine beste Freundin. Trotzdem würde es mich interessieren, wie der Erpresser auf die Idee kommt, dass Sie Zugang zur Wohnung haben. Rahel hat mir vor Jahren einen Schlüssel gegeben, um nach dem Rechten zu sehen, wenn die beiden weg waren. Wer außer Ihrer Freundin wusste davon? Sie und Marco, sonst niemand. Der Erpresser muss es von Rahel erfahren haben. Vielleicht hat er sie gefoltert. Oder die beiden stecken unter einer Decke. Nein, das kann nicht sein. Um was für Unterlagen geht es? Irgendwelche Bankauszüge und E-Mails aus den USA. Hat der Erpresser gesagt, wann er die Unterlagen möchte? Morgen um 11 Uhr. Das ist eine Stunde nach der Geldübergabe. Was für eine Geldübergabe? Joel Dellenbach wird ebenfalls erpresst. Das wird immer undurchsichtiger. Soll ich nach den Unterlagen suchen? Ich riet ihr davon ab, da ich davon ausging, dass ich den Erpresser vorher unschädlich machen konnte. Dellenbach informierte mich um Mitternacht, dass die Geldübergabe in einem Einkaufszentrum stattfinden solle. Da ich davon ausging, dass der Erpresser weder mich noch das zweifelhafte Aushängeschild der hiesigen Polizei kannte, machten wir es uns am nächsten Morgen im Einkaufszentrum gemütlich. Die Welt ist aus den Fugen, Malone. Eine Mörderin, die entführt wird. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass so etwas schon mal vorgekommen ist. Noch gilt die Unschuldsvermutung. Es gibt kein einziges Indiz, das für Frau Abecherli spricht. Aber Dutzende, die gegen sie sprechen. Sie hat ihren Mann erstochen, garantiert. Sehen Sie den Mann da drüben? Das ist Joel Dellenbach. Er wird die Tasche gleich neben den Blumentopf stellen. Dann ist der Erpresser in unmittelbarer Nähe. Wahrscheinlich beobachtet er alles vom oberen Stockwerk aus. Sehen Sie da hinten, Maloney? Da steht ein Glatzkopf und starrt rüber. Das könnte er sein. Jetzt ist Psychologie gefragt, Maloney. Wir warten, bis er kommt und die Tasche an sich nimmt. Da! Er ist weg. Gleich wird er hier auftauchen. Los, Maloney. Tatsächlich tauchte der Glatzkopf wenig später auf. Ohne sich umzusehen, ging er auf den Blumentopf zu, nahm die Tasche, drehte sich um und rannte zur Treppe. Der Polizist begrüßte ihn mit der Dienstwaffe. Der Glatzkopf versuchte wegzurennen, rutschte aus und fiel flach auf den Boden. Wenig später wurde er in die Tiefgarage geführt, wo er einen erbärmlichen Eindruck hinterließ. Name, Alter, AV-Nummer und Kommunuskarte. Was für eine Karte? Das war ein Test. Wenn jemand gemeingefährlich ist, dann würde er lachen oder um sich schlagen. Sie aber sind nur verwirrt. Das macht die Sache einfacher. Wo haben Sie sich das Pfeilchen geholt? Das war diese Hexe. Sie hat mich angegriffen. Der Reihe nach. Ihr Name? Bruno Bitterli. Sie haben Frau Abecherli entführt. Es ist alles schief gelaufen, aber wer rechnet schon mit so etwas? Mit was haben Sie nicht gerechnet? Mit dem Tod von Marco Abecherli. Er hat seine Pläne durcheinandergebracht. So ist es. Was soll das, Maloney? Haben Sie mir Informationen vorenthalten? Ich habe nur ein wenig nachgedacht. Das können Sie ruhig mir überlassen, Maloney. Ich fasse zusammen. Sie, Bruno Bitterli, haben die Pläne von Frau Abecherli entführt, nachdem diese ihren Mann mit einem Erpresser erstochen hat. Weshalb aber Joel Dellenbach? Was? Wie? Ich verstehe Sie nicht. Sie haben Marco Abecherli erpresst, doch bevor er zahlen konnte, wurde er ermordet. Genau so war es. Was denn noch eine Erpressung? Sind Sie erpressungssüchtig? Ich hatte Informationen, dass Abecherli für zwei Sportler, die er betreute, Geld am amerikanischen Fiskus vorbeischleuste. Sehr viel Geld. Sie haben ihn erpresst und wollten eine halbe Million. Ich habe meinen Job verloren und bin seit einem Jahr arbeitslos. Das ist kein Grund, jemanden zu erpressen. Sie hätten Lotto spielen können, so wie das alle tun. Fast jeden Monat gewinnt irgendein Busfahrer Millionen. Ich bin aber kein Busfahrer. Abecherli erschien nicht zum vereinbarten Termin. Als ich ihn zu Hause aufsuchen wollte, war überall Polizei. Und da war auch die Rothaarige, seine Frau. Frau Abecherli war nach der Tat am Tatort. Sie stand ein wenig abseits und sie lächelte. Ah, das ist interessant. Eine Mörderin, die lächelt. Maloney, glauben Sie immer noch an die Unschuld der Frau? Ich folgte ihr. Sie traf sich mit einer anderen Frau und danach fuhr sie zum Bootshaus. Dort habe ich sie dann entführt. Es war ganz einfach, sie war völlig zugedröhnt. Aber als sie wieder nüchtern war, wurde sie zu einer Furie. Sie hat mich attackiert und ist abgehauen. Der Polizist versuchte, Ordnung in seine eigenen Gedanken zu bringen, scheiterte jedoch kläglich. Bitterli beklagte sich bitterlich darüber, dass er für ein Verbrechen angeklagt wird, das er gar nicht richtig begangen hat. Ich rief meine Klientin an und wenig später traf ich auf zwei Frauen, die sich einiges zu sagen hatten. Menschen riskieren ihr Leben für dich und sind bereit, viel Geld zu bezahlen. Und du hast alle hinters Licht geführt. Ich habe es verdrängt. Es ist mir gestern Nacht wieder eingefallen, als ich im Keller auf dieser stinkenden Matratze lag. Ihnen ist eingefallen, dass Sie Ihren Mann getötet haben. Er hat mich provoziert. Ich war stinksauer. Kein Wunder. Ihr Mann wurde erpresst. Er stand unter Druck. Davon weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass er mir sagte, ich soll endlich all den Plunder aus der Wohnung entfernen. Die Kängurus und auch das Besteck. Gehörten dazu auch die Messer? Ja, alles. Ein schönes Besteck. Aber ihm hat es nie wirklich gefallen. Er hat mir alles in die Hand gedrückt und mich beleidigt. Ja, da habe ich zugestochen. Okay, das kann ich nachvollziehen. Das war, wie sagt man, im Affekt. Ist es nicht so, Maloney? Sie wurden wenig später gesehen, wie Sie lächelnd in der Nähe des Tatortes standen. Ja, ich war nicht klar im Kopf. Ja, Sie wissen doch, dass ich ein Drogenproblem habe. Du musst in eine Klinik. Dann wird alles wieder gut. Wussten Sie, dass Ihr Mann den Sportlern seiner Agentur half, Steuern zu hinterziehen? Seine Geschäfte haben mich nicht interessiert. Und was ist mit der 500.000, die Ihr Mann in der Wohnung hatte? Er sagte, ich soll alles mitnehmen und abhauen. Genau das habe ich getan. Schließlich gehört mir das Geld so oder so. Ich habe an deine Unschuld geglaubt. Ja, und ich an deine. Was meinst du damit? Du hattest etwas mit Marco. Gib es zu. Das stimmt nicht. Das war nicht ich. Das war eine andere Blondine. Du kennst sie? Ich? Nein. Woher sollte ich? Wir müssen reden über alles. Ich werde dir beistehen und dir helfen, ein neues Leben zu beginnen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das will, ein neues Leben. Jeder kriegt das, was er verdient. Und das ist keine tolle Aussicht. Die beiden umarmten sich, ehe Frau Abecherli mich bat, sie zum Polizeipräsidium zu begleiten. Unterwegs überlegte sie es sich anders und rannte weg. Ich folgte ihr, bis ich sie nicht mehr sah. Mir war kotzübel und ich sehnte mich nach einer deftigen Bratwurst. Frau Abecherli wurde eine Woche später gefasst, nachdem sie sich mit einem Türsteher geprügelt hatte und nach Punkten und blauen Flecken gewann. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Frau in Rot.